Dessert. Dickwer, bis ist er noch da? Am liebsten bei Knut und Schimpf. Wie geht das denn? Wo ist, also mal, ist der Sieger da? Der war da, also, hier hat der Siegbert überlegt, wenn der Siegbert hatte überlegt, wenn die Karnevalsgesellschaft mit dem Wagen kommt, dass wir den in einer der Parkbuchten reinpacken. Hier oder da. Weil hier passiert nichts. Das können wir komplett nutzen. Also den ganzen Parkstreifen können wir komplett nutzen. Es ist ja alles leer, es ist kein Auto da. Sollte ein Auto da sein, schleppen wir ihn ab. So, die können wir hier nicht zupacken. Dann könnten wir vielleicht noch hier an der Ecke einen Stand hinstellen. So, die können wir auch nicht zupacken. Die haben an dem Tag auch Tisch und Stühle draußen. Und hier bauen wir eine Musikbühne auf. Das heißt also, der Parkplatz ist dann dicht. Wir haben die Erlaubnis, sie dicht zu machen. Und die Musik schallt dann darüber. So, die Frau von Herzstück geht in jedem Falle mit einer großen Geschichte vor die Tür. Die Immobilienfrau will auch eine Geschichte machen. Was der Carsten veranstaltet, weiß ich nicht. Also hier kommt in jedem Falle eine Bühne vor. Ich habe vergessen zu erwähnen, wir sind ja vorhin an der Mensa vorbeigegangen. Die Mensa hat eine Bühne im ersten Stock, da wird Theater gespielt. So, jetzt gehen wir langsam wieder zurück. Der Sternstraße, der möchte gerne wieder. Der will nicht. Der will nicht. Gut. Das ist ein Maßstab. Der will nicht.